Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Was? Blutdruck? Nee, fast Folge 100. Achso. Jetzt in Folge 99. Folge 99. Folge 99. Ja, ich trinke hier schon. Ja, ich hab hier was, ich hab was Klares. Ja, ich hab was. Ja. Zum Wohl. Das haben wir uns verdient. Jo, 99. 99 ist jetzt so ein Kehraus, würde ich sagen. Was wir noch volle 100 sagen wollen. Weil die 100 ist jetzt ja quasi dann nächste Woche der Jahresrückblick Teil 2 auf die zweite Hälfte des Jahres. Genau. Also alles, was wir vor der 100 noch sagen wollen, muss jetzt raus. Genau, du hast da mal so eine Liste gemacht. Ja, wir haben ja mal gesammelt, was so die ganze Abteilung, eine Presseabteilung und was die ganze Abteilung in der Marketingabteilung so gesagt hat. Was wir unbedingt noch machen müssen. Also wir können über verschiedene Sachen reden. Wir können über die Wichtelfolge mal kurz zurückblicken. Also ich fand die Wichtelfolge ja super. Ja, das ist halt das, was man so... Also als der eine das eine gesagt hat und die andere das andere, das fand ich schon irgendwie... Das hat uns schon so genau so wiedergegeben. Das war genau, das war planlos so, wie wir halt sind. Ja genau, also wir fanden dieses Jahr die Folge grandios und schlecht zugleich, weil sie war halt grandios und schlecht zugleich. Also es war halt, hat uns halt perfekt getroffen und halt auch perfekt nicht getroffen. Wir möchten uns an dieser Stelle dafür entschuldigen. Und bedanken. Genau. Genau. Mit anderen Worten, wir wissen es einfach nicht. Wir haben es zu diesem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, immer noch nicht gehört. Dementsprechend können wir da einen Haken hintermachen. Oh ja, check. Okay, check. Meine genau, keine 5 Minuten und schon einen Haken. Dolly ist stolz auf uns. Gut, dadurch, dass, also wir sind ja so ein bisschen konsequent gewesen in unseren Kategorien. Wir haben ja jede Kategorie immer bis zum Schluss und jede Rubrik auch bis zum Schluss bis aufs Blut brutal durchgezogen und dementsprechend wir haben zum Beispiel noch nie einen Zuschauer der Woche benannt. Ich würde sagen, die Zuschauerinnen aus Folge 97, das können wir deren Namen wir jetzt nicht nennen durften. Ah ja, das können wir so rückblicken. Machen wir einfach jetzt rückblickend zur Hörerin der Woche und der Zuschauerin der Woche und Mitleserin der Woche. Und ja, wir lieben sie. Und ja, also wenn ihr auch mal Zuschauer der Woche sein wollt, dann schreibt uns. Schreibt uns. Schickt uns amüsante Dinge. Genau. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Jo. Wir waren Hörerin der Woche. Wir waren Hörerin der Woche. Wir waren Hörerin der Woche, und zwar in einem Sammelsurium bei Gooshbaby. Aha. Bei Gooshbaby haben wir einen Kommentar hinterlassen. Ja, das sind die beiden Österreicherinnen. Das sind die beiden Österreicherinnen. Die Wienerinnen. Aus Wien, sonst genau. Die sitzen in der Gucci und fahren in ihr Podcast-Studio. Und dann nehmen sie dann auf und dann fahren sie daheim. Weißt du? Das ist der Grund, warum ich mich in Österreich immer auf Englisch verständige. Geht doch mal den Schaf heute allein. Ich nehme mal Kutschen. Dolly, wo sind die Untertitel? Du hast sie mir versprochen im letzten Jahresgespräch. Geh, auf jeden Fall sind die Österreich. Also, Gooshbaby hat bewiesen, die Österreicher nehmen uns. Boah, die sehen uns. Die sahen uns. Mein Problem ist, ich kann kein Wiener Dialekt so richtig perfekt. Ich kann aber auch kein Kärntner. Ich kann so ein bisschen österreichisch daherreden. Ja. So schmarrnreden halt. Und es ist immer so ein bisschen ins Bayerisch geht. Ich wollte gerade sagen, du klingst ein bisschen wie Thomas Gottschalk. Das geht immer eher ein bisschen Fränkisch, ist immer dabei. Ja. Und da kann man auch heute sagen, ach, hier so. Ja, zum Orach, so bei Nürnberg, bei Fürth, so. Auf jeden Fall. Na, also Fakt ist, mehr Austria-Content wäre, glaube ich, sinnvoll. Also wir waren auf jeden Fall jetzt Hörerin der Woche bei... In Österreich. In Österreich und in Deutschland. Weil Gustbaby sendet quasi für ja beide. Das ist quasi wie Westfernsehen für die DDR damals. Genau. Wir haben ja wiederum, also Österreich ist ja ein Vorbild. Sag mal. Na, schon immer. Österreich zeigt, wohin es digital gehen kann. Okay. Diese ganzen Klagen gegen Facebook und Co., die kommen ja von Österreich. Ja. Die gehen hin und dann schlagen die bei der EU auf und hauen diesem Facebook eine rein. Ja, aber das machen die auch nur, weil die zu kurz gekommen sind. Genau, und kurz ist schon das Stichwort. Die Österreicher sind auch da schon. Die gehen jetzt quasi den nächsten Schritt und haben einen Kinderkanzler. Ja. Kinderkanzler kurz. Kurz nach der Kita und dem Kindergarten geht der schon ins Kanzleramt. Ah, okay, das heißt, also das ist quasi... So, wie nennt man das? Abziehfolie für das, was uns in Deutschland blüht. Das heißt hier, der Kevin Kühnert wird dann bei uns demnächst Kanzler, oder? Nein, also zu den Sozialdemokraten können wir nachher nochmal was sagen. Da, also mit Kevin Kühnert brauchen wir jetzt gar nicht reden. Wenn, dann wird es eher so Paul Ziemiak oder noch irgendwas. Der ist aber schon wieder zu alt, der ist über 30. Ja, aber er ist ja tendenziell in der Partei, die zumindest mal was zu sagen hat. Ja, aber er ist auch in einer Partei, die bewiesen hat, dass Jugendlichkeit alleine nicht ausreicht für einen Führungsanspruch. Sonst wäre der liebe Jörn plötzlich Vorsitzender geworden mit seinen erfrischenden 40 oder wie alt er auch. Ja gut, Alter spielt ja nicht nur eine Rolle, man braucht auch Inhalte. Es reicht nicht nur Alter, weil sonst könntest du auch, keine Ahnung... Aber in Österreich hat Alter gereicht. Nein, der hat auch Inhalte gehabt. Echt? Er hat mal ganz schnell über Bord geworfen. Okay. Der hat Moral und Inhalt über Bord geworfen, aber er hatte zumindest in seinem Wahlkampf welche. Ja, genau. Und da hat sich dann für die Macht entschieden. Also ich finde das sehr konsequent. Genau. Aber kommen wir zum Punkt. Mehr Österreich-Content. Wir müssen jetzt also, unser Problem ist, wir sind aus einer Stadt, die keine Partnerstadt in Österreich hat. Ja, dann müssen wir halt mal dem Fritz, du darfst ihn ja so nennen, sprechen wir Wien... Das steht die Partnerschaft Homsuit mit Stuttgart. Ja genau, also das ist ja irgendwie, das ist ja Augenhöhe quasi, mindestens Landeshauptstadt. Okay. Kann man Wien ist auch Landeshauptstadt. Könnten wir im Fiaker von Stuttgart nach Wien fahren? Im Fiaker? Wie auch immer. In der Gutschen. Können dabei ein Gulasch essen oder so. Jetzt wird es schon wieder so ein bisschen ungarisch. Ja, aber das ist ja. Also, da müssen wir aufpassen, die Abgrenzung Palatschinken. Ja, das ist auch ungarisch. Also, das ist ja das Problem. Alles, was österreichische Küche ist, das ist ja migriert, quasi. Na, alles. Kaiserschmarrn ist Österreich. Nee, das ist eine Mehlspeise, das kommt aus Böhmen. Das ist nur mal was anderes. Ist. Ja, genau, das ist Tschechien. Ja, aber das wenn man ganz ernsthaft, wenn Handkäse mit Musik, das kommt aus Hessen. Ja, aber die Musik kommt eigentlich aus Böhmen. Warum kommt die Musik zum Handkäse aus Böhmen? Du kennst nicht diesen alten Gassenhauer, aus Böhmen kommt die Musik. Da, da, da, da, da, da, da. Nee, das ist glücklicherweise, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Die älteren Zuschauer erinnern sich, aus Böhmen kommt die Musik. Dementsprechend, Handkäse mit Musik ist quasi ein hessisch-böhmisches Gericht. Okay. Böhmisch. Bernische Gerichte gibt es nämlich auch. Das, irgendwie, ich sehe schon, dass uns irgendwie die Rassismusbeauftragte der Bundesregierung schreibt, wenn du so weitermachst. Es gibt eine Rassismusbeauftragte. Es gibt bestimmt eine Rassismusbeauftragte. Rassismus. Hier, die Doris von Sein-Wittgenstein, die ist doch demnächst arbeitslos. Die kann das machen. Rassismusbeauftragte. Die Rassismusbeauftragte, das ist was anderes. Das ist, wenn wir deutsche Politiker nach Brüssel verschiffen, weil wir sie hier nicht mehr brauchen können. Da hat man in Baden-Württemberg eine gewisse Erfahrung mit. Ich habe letztens auf einem AfD-Propaganda-Post gelesen, dass diese Dame, die für den Bundestagspräsidentenposten von der AfD-Präsidentschaft, sehr genau. Vizepräsidentschaftsposten kandidiert, die wäre von der Staatsangehörigkeit deutsch. Ja. Und die Grüne Bundestagsvizepräsidentin, nämlich Claudia Roth, wäre Staatsangehörigkeit antideutsch. Da muss man sich natürlich auch fragen, wo kriege ich einen Antipersonalausweis her? Wo kriege ich einen Antipersonalausweis her? Und das heißt also, wenn man aus Bayern kommt, ist man automatisch antideutsch. Ja, das ist ja nur der wir wollen hier doch mal festhalten, also da hat der Deutsche Bundestag große Integrationsleistungen geliefert. Das ist eine Frau, eine Grüne und eine Bayerin gleichzeitig gefunden zu haben, um sie zur Bundestagsvizepräsidentin zu machen. Das ist echt eine reife Leistung. Ja, um es mit dem Karlsruher Idol Olli Kahn zu sagen. Der hat gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Und deshalb ist Wolfgang Kubicki auch Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ja, aber der ist doch eigentlich Schleswig-Holstein. Ja, aber der hat Eier. Und Wolfgang Kubicki ist Bundestagsvizepräsident? Ja. Warum? Ist es nicht der Platz, wo man Menschen hinschiebt, die aufs Altenteil sollen und nicht mehr in die EU gehören? Ja, ja. Die man an der EU schon nicht mehr verklappen kann. Ja, genau. Deshalb sitzen da Claudia Roth und Wolfgang Kubicki und Wolfgang Schäuble und irgendjemand habe ich vergessen. Ja, aber Kubicki hatte doch noch Zukunft. Nee, der ist in der FDP, der hat keine Zukunft mehr. Hat die Lindner jetzt wirklich schon auf den halben Teil geschoben? Nee, aber Lindner ist doch Generation No Future. Achso. Und das hat er einfach mal zum Parteiprogramm erklärt. Apropos Lindner, da kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Wir sind in einer Kategorie nominiert mit Christian Lindner. Wir sind mit Christian Lindner zusammen, wir sind Sexiest Man Alive. Nein, wir sind für den Podcastpreis, für den Deutschen Podcastpreis. Christian Lindner ist für den Deutschen Podcastpreis. Ja, in der Kategorie Unterhaltung. Ach du Scheiße. Also er spricht auch, er macht nicht nur Model. Christian Lindner spricht. Ja, er hat wohl einen Podcast. Alter. Wobei man dazu sagen muss, der Podcastpreis dieses Jahr ist so, da ist jeder und seine Mutter gerade nominiert. Okay, ja. Außer Esel und Teddy, die haben schon zurückgezogen. Wir denken noch darüber nach, ob wir zurückziehen sollten. Mhm. Denn eigentlich sind die Preise ja schon quasi klar. Also genau. Es ist ja schon klar, wer gewinnt. Ja, ich allein schon wegen dem Titel. Christian Lindner spricht. Nee, der Podcast heißt irgendwie zwei Farben, eine Meinung oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Wurscht. Kann jeder selber nachschauen, der sich für Christian und Lindner interessiert. Genau, und wer keinen Sinn für politische Inhalte hat. Genau. Tatsächlich ist es so, dass der Podcastpreis dieses Jahr in mehrere Kategorien unterteilt ist. Okay. Unter anderem Bildung, Sport, ja. Sportpodcast, Bildungspodcast, Spielepodcast. Es gibt kommerzielle Podcasts, ja. Öffentlich-rechtliche, ja. Nochmal irgendwas, ja. Und Unterhaltung. Okay, dann könnten wir in vier Kategorien nominiert werden. Zum Beispiel? Bildung. Ja, sind wir. Sport. Ja, als Kickers-Podcast, richtig. Unterhaltung. Das sind wir auch. Und was war das andere? Irgendwas anderes. Irgendwas anderes noch. Irgendwas anderes sind wir auch noch. Naja, das Interessante ist, es gibt dieses Jahr, öffentlich-rechtlich gibt es auch noch. Das Interessante ist tatsächlich, dieses Jahr gibt es eine Definition, gibt es eine Rubrik, die heißt kommerziell. Ja, kommerziell sind wir. Der Deutsche Podcast-Verein, also ein Verein, der Gemeinnütziges tut. Zu einem Förderung des Podcast-Unwesens in Deutschland. Ja, also eigentlich ist er eher gemeinunnütz. Und wir haben da mal eine Anfrage gestellt. Was denn unter kommerziell zu verstehen wäre? Ja, das hat irgendwas mit Friedrich Merz zu tun wahrscheinlich. Denn ursprünglich gab es ja mal diese Kategorien und da stand ja immer Non-Profit dahinter. Und jetzt ist es so, dieses kommerziell scheint nicht zu bedeuten, dass die Leute damit Geld verdienen wollen. Ja. Oder eben doch. Okay. Und genau das ist das, wo nicht so ganz trennscharf ist. Denn die Kategorie, also mal ganz ernsthaft. Erstens, es sind Podcasts dabei, die gibt es seit 2 Minuten. Die haben sich quasi gegründet, eingetragen bei iTunes, Spotify und anderen Diensten und haben sich dann auch gleich noch selbst nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Mhm. Die haben quasi sich einfach nur angemeldet, überall, wo man sich anmelden konnte und dementsprechend auch für den Podcast passt. Es sind Podcasts nominiert, die dieses Jahr noch nicht eine einzige Folge veröffentlicht haben. Mhm. Dementsprechend sportlich. Der Podcast bei 2019 wird also vergeben an wen auch immer, der am Ende die meisten Stimmen bekommt, aber nominiert waren am Ende alle. Das ist doch schön, das ist alles. Hauptsache dabei sein ist alles. Genau. Damit ist dieser Preis natürlich völlig wertlos. Denn im Grunde geht es darum, dass du deine Reichweite nutzt, um deine Zuschauer, Zuhörer und Co. Du nutzt deine Reichweite, um den deutschen Podcastpreis bekannter zu machen. Also es ist ein sehr wertvolles Marketinginstrument. Richtig, im Grunde kümmert sich der Preis nämlich um den Verein und nicht um das Medium. Denn der Verein ist der Star in dem Fall und nicht das Medium. Und deswegen denken wir mal ganz scharf darüber nach, ob wir da tatsächlich offiziell unsere Nominierung ablehnen wollen. Weil das wäre tatsächlich eine Idee. Genau, wir können dafür Christian Lindner pushen. Genau, abgesehen davon ist es wirklich so, die Preise sind eigentlich ziemlich sicher schon, weil in kommerziell sind Podcasts, die einen Shop betreiben, eine Tour veranstalten, Bücher verkaufen, eigene Podcast-Events mit Gewinnabsicht betreiben, für eine Agentur arbeiten, die sie auch immer wieder nennen, und Sponsoring haben. Und Bücher. Und Querverweise auf andere Podcasts machen, in denen sie wiederum Sponsoring haben und auch dort ihre Agenturen nennen. Also dementsprechend, Entschuldigung, ein Film. Was genau ist unter... Also der Deutsche Podcast-Verein weigert sich ja, eine Definition für Kommerz rauszuhauen, weil sonst müssten sie ja quasi tatsächlich mal in die Podcasts reinhören, die sie nominiert haben lassen. Denn tatsächlich, das ist der Faktor, die haben nämlich die Zuhörer nominieren lassen. Das heißt, jemand hat uns nominiert. Ja, genau. Irgendwelche Hörer haben uns nominiert, dafür danken wir ja mal. Danke, aber wer war das? Ja, also, ich weiß es auch nicht. Wir wurden tatsächlich nominiert von Hörern. Vielleicht sollten wir darüber... Ihr könnt uns eure Liebe auch anders zeigen. Also Fakt ist, wir wurden da nominiert und wir sind jetzt im Topf und können uns entscheiden, ob wir da diese Nominierung annehmen wollen oder ob wir dem Treiben eher fernbleiben, weil dieses Jahr ist es tatsächlich albern. Also dieses Jahr sind wirklich so in die Kategorien Podcasts reingeschoben worden, damit... Also letztes Jahr war es ja schon sehr, sehr spektakulär. Letztes Jahr gab es ja in allen Kategorien einen Gewinner, außer in einer, da gab es zwei. Weil da zwei relevante Podcasts waren und hätte man nur einen davon gewinnen lassen... Wenn jetzt Ärger gegeben. Dann wären weniger Leute zur Preisverleihung gekommen. Also. Und dementsprechend, man hat jetzt einfach zwei genommen. Das ist so ein bisschen Filz, ja, das ist so ein bisschen... Weißt du, das ist ein Geschmäckle. Ja, natürlich. Man hat halt einfach zwei Podcasts gewinnen lassen, damit man sagen kann, okay, wir nehmen zwei Podcasts, die große Reichweiten haben, die machen unseren Verein einfach wichtiger. Mhm. Also ist ja nicht so, dass der Podcast-Verein irgendwie relevant wäre. Nee, war mir bislang halt auch kein. Das ist so ein bisschen im Modell Echo. Genau, also wieder Echo, genau, so relevant wie der Echo. Genau, und der ist ja auch abgeschafft worden. Genau, apropos, wir geben unseren Echo übrigens auch zurück. Das ist. Nee, den gebe ich nicht her. Ich bin für diesen Echo mühselig eingebrochen. Okay, also dann, du gibst ihn zurück. Gut, also wir geben unseren Echo halb zurück. Genau. Damit hat sich dieses Kapitel auch dieses Jahr geklärt. Wir will nämlich nicht irgendwie in guter Gesellschaft mit Campino sein. Gut, mehr Mohikaner-Content. Mohikaner-Content. Mehr Mohikaner-Content. Müssen wir jetzt Lieder von Pur singen? Nee, hä? Ja, was haben wir hier gesungen? Wo sind all die Indianer hin? Die wurden abgeschlachtet. Ja. Frage geklärt. Ja, aber dann geht's auch um Mohikaner. Was ist denn das für eine Frage? Wo sind all die Indianer hin? In Reservate und abgeschlachtet. Ja, das ist Du hast gesagt, mehr Mohikaner-Content und dann sagst du mir, dass es keine mehr gibt. Ja, steht auf unserer Liste. Mohikaner müssen wir drum. Ist das ein Drink? Nee, das sind irgendwie Indianer. Also doch die Indianer. Ja, aber ganz ernsthaft, Mohikaner, da gab es noch den letzten Mohikaner? Ja, mit hier Dings. Wie ist denn das? Dem sein Sohn ist gestorben und er war dann der letzte Mohikaner. Wenn er aber der letzte war, hätte er sich nicht einfach noch mal fortpflanzen können? Also ich meine, als Mann kannst du das. Vielleicht war der impotent. Vielleicht ist dem sein Tomahawk auf seinen Eiersack gefallen. Ah, okay. Ja, er wäre ja eh nur noch ein halber Mohikaner gewesen, weil er ja gar keine Frau gehabt hätte. Und für seinen Sohn hätte er auch keine Frau gehabt, weil wenn er der Letzte war, dann war er der Letzte. Ja, vielleicht hätte man da irgendwie was mit CRISPR machen können. Ein bisschen Gentechnik. Ja, ich weiß, was CRISPR ist. Essen wir zum Frühstück immer so ein bisschen Krispies, Rice Krispies, genau. Rice Crisper. Also man kann ja auch Reis. 2019 wird ja jetzt das Jahr, in dem so ein bisschen Umweltschutz und so ein bisschen Recycling wichtiger werden wird. Wir strahlen einfach Folge 1 nochmal aus. Ja, das sowieso, aber die große Frage ist, was machen wir jetzt mit der SPD? Also ich meine, die braucht keiner mehr. Weiß nicht, das ist doch irgendwie Giftmüll, oder? Das muss man irgendwie schön irgendwo verklappen am besten. Ich finde es interessant, dass du sie jetzt schon nicht mehr verteidigst. Ich habe die jetzt so mürbe. Ich hau jetzt seit so vielen Folgen auf dieser kleinen lustigen Partei rum, dass selbst du das resigniert hast und selbst du nicht mal mehr Kevin Kühnert als Kameramann verteidigst. Jetzt doch. Der muss sein Parteibuch vorher zurückgeben. Ich meine, aus Paul Ziemiak ist ja jetzt was geworden, aus Kevin Kühnert. Ja, Kevin Kühnert hat eine große Karriere bei Aufstehen. Das hat Sarah Wagenknecht ja tüchtig vor die Wand gefahren. Da braucht man also ja, groß angekündigt und dann nichts hinterhergeschossen. Doch, die haben ja jetzt tatsächlich... Da gibt es jetzt einen Aufruf von irgendwelchen Teilnehmern, dass sie gefälligst doch mal den Arsch hochkriegen soll. Viel schöner. Aufstehen hat eine neue Domain. Ja, weil die alte down war. Ja! Genau, da ist der offene Brief veröffentlicht, dass Sarah Wagenknecht endlich den Arsch hochkriegen soll und gefälligst mit ihrer Plattform was anstellen soll. Ja, das Schöne ist, dass die alte Aufstehen-Seite wurde von zwei Freaks betreut. Und die haben gesagt, hier, liebe Aufstehen-Leute, IT-Arbeit kostet Geld. Ja. Wir als eure Admins, wir hätten gern Geld. Ja. Da rächt sich auf einmal, dass man im Kapitalismus eine Sammlungsbewegung, jetzt sammeln natürlich die IT-Leute Geld ein. Gehen mit ihrer digitalen Blechbüchse durch die Innenstadt. Okay, also Kevin Kühnert übernimmt Aufstehen. Ja, genau. Was machen wir mit der Nahles? Die Aufsichtsrat, kriegt die was? Nee, die hat doch ein Kind. Okay, gut, die gehört aus alten Teilen. Mutter. Genau, die kann Mutter machen. Consuela Schwesig, was machen wir mit der? Die sitzt ja eh in Mecklenburg-Vorpommern im Ministerpräsidentenamt. Die haben da ja ein Schloss. Da tagen die ja auch drin. Genau, in Schwerin. Die kann dann einfach Königin werden. Okay. Königin von Mecklenburg und Vorpommern. Genau, und dann. Per Steinbrück? Per Steinbrück ist doch schon auf dem alten Teil, oder? Okay. Olaf Scholz, da müssen wir noch was mit machen, aber der kann wieder in der Sparkasse hinter den Schalter. Okay. Da passt er vom Habitus hin. Und der Mann aus Würselen ist Zugfahrer. Der Mann. Nee, Buchhändler. Ja, aber er ist Zugfahrer, also er fährt ja noch den Schulz-Zug. Ah, irgendwo. Ja. In irgendeinem Freizeitpark. Irgendwie da da an dem Schloss da in Mecklenburg, in Schwerin, da gibt es doch bestimmt genug Platz, dass man so einen hübschen kleinen Park, da könnte man so ein kleines Bähnle fahren lassen, wie hier auf dem Killesberg. Ja, genau, so ein Bähnle haben die ja. Es gibt doch diesen SPD-Freizeitpark, wo haben die ihr großes Grundsatzprogramm? Godesberg, genau. In Bad Godesberg gibt es ja diesen Freizeitpark, diesen SPD-Freizeitpark, und da fährt wahrscheinlich der Schulz den Schulzzug. Ja. So eine kleine Bähnchen. Perfekt, ja. Schmalspur wahrscheinlich. Ja, mit Ökostrom. Ja. Das siehst du mal. Also, die SPD haben wir auch verklappt dieses Jahr noch voll. Kann dann also weg. Genau, und wenn euch im nächsten Jahr irgendwie die SPD nochmal begegnet, das ist Schatten der Vergangenheit. Genau, also falls irgendwas 2019 nochmal vorkommt, das ist, es ist so ein bisschen Night of the Living Dead. Wahrscheinlich, ja, genau. Ja, gut, dann sozial. Wenn es die Sozialdemokraten nicht mehr gibt, wie kriegen wir ein soziales Gedankengut in die Gesellschaft? Also die Grünen machen da ja viel, die Linken machen ein bisschen was. Meinst du, sind wir in der Pflicht? Naja, wir könnten zumindest mal so ein paar soziale Anreize geben. Also nett zu den Menschen sein. Nett zu den Menschen sein, genau. Okay, ja. Ich würde mal sagen, wir machen mal klar, also ganz ernsthaft, liebe Leute, wir sind ja auf Tour durch Wohnzimmer. Und wir nehmen da unser Mikrofon mit und wir nehmen da Folgen auf. Jetzt ist es so, dass es ist draußen kalt und bei euch drin ist warm. Und falls nicht, dann hat euch Opa Sarazin ja auch den Tipp gegeben, einen Pulli anzuziehen. Wir kommen auch gern mit einem Pulli vorbei und nehmen auch bei euch eine Folge mit Pulli auf. Also ganz einfach, genau. Wenn ihr... Ich bringe auch ein Tintchen Tee mit. Also wenn es tatsächlich daran knabbert, dass ihr finanziell nicht gut gestellt seid, kein Thema, wir kommen trotzdem vorbei. Gerade das ist, glaube ich, diese kulturelle Teilhabe. Wir sind quasi auch für diese Menschen da. Also wenn ihr, keine Ahnung, habt ihr müsst ja auch nicht reinquatschen, Mikrofon. Wir machen da auch definitiv nicht drüber lustig, dementsprechend. Das ist tatsächlich sogar mal sehr ernst. Leute, wenn ihr Laune habt, euch so zwei Kasper ins Wohnzimmer zu setzen, dann ladet uns ein. Richtig, das ist nur scheißegal, wie die Umstände sind. Ja, also ganz ernsthaft, ich bin auch der Meinung, dass viel mehr Künstler, also es gibt ein paar Künstler, wir nennen jetzt mal keinen, aber es gibt tatsächlich auch Künstler, die gehen tatsächlich hin und sagen, okay, liebe Leute, wenn ihr euch mein Ticket nicht leisten könnt, schreibt mein Management oder schreibt mir eine Mail und wir finden einen Weg, wenn ihr echt, wenn es echt Gründe gibt, dass ihr euch das Ticket nicht leisten könnt, kommt trotzdem. Richtig. Dann nimmt man Gästeliste Plätze. Weil ganz ernsthaft, wenn du dir diese Entourages von Musikern anschaust, die dir manchmal mitbringen, wenn du dir anschaust, welche Promis die auf ihre Gästeliste setzen, weil die Promis halt gerade in der Stadt sind und dann steht irgendein Promi irgendwo in einem VIP rum und frisst irgendwelche Schnittchen. Ey, Entschuldigung, da kannst du auch noch eine Person oder zwei Personen auf eine Gästeliste nehmen, die sagen, okay, Digga, ich kann mir das Ticket echt nicht leisten, aber ich bin voll Fan und würde mich riesig freuen, weil genau da ist diese soziale Teilhabe und dadurch, dass es die SPD ja sowieso nicht mehr gibt und die soziale Teilhabe in der Politik jetzt nicht so ein großes Thema momentan spielt, ja, machen wir das halt. Ja, also wir kommen gern vorbei und wir können eigentlich auch nur jeden Künstler animieren, schafft Gästelisteplätze für Leute, die ernsthaft Fan sind und sich vielleicht nicht leisten können. Leute, nehmt auch an, das ist kein Almosen. Ja, ein Anliegen. Ja, ganz ernsthaft, geht raus und nehmt kulturell wirklich teil, weil es gibt nichts Besseres als tatsächlich kulturell ein paar Stunden lang. Es gibt ja auch in diesen Museen immer wieder diese eintrittsfrei Nachmittage. Genau, nutzt es für Bedürftige, also für Hartz-IV-Empfänger und Co. Das eigentlich Ärgerliche ist, dass du da immer deinen Ausweis zeigen musst und da dann tatsächlich gebrandmarkt bist. Da wäre es tatsächlich sogar schön, wenn man tatsächlich Nachmittage schafft, an denen einfach tatsächlich alle Leute gratis rein können. Alle Leute gratis einfach, also sagen wir mal solche Landesmuseen und sowas. Also es muss da nicht die Sonderausstellung sein. Mhm. Was weiß ich, da kann man dann auch gern für den einen Tag die Sonderausstellung zu machen. Aber tatsächlich, so es gibt Museen, da kannst du sowieso umsonst rein. Das haben auch mal vorbildlich das Landesmuseum hier in diesem Jahr war ja überall freier Eintritt. Ja, im Sommer. Nee, das ganze Jahr über. Ach, das ganze Jahr? Das ganze Jahr über war das. Also dafür echt Hut ab. Ja, also wunderbar. Da hast du nämlich dann auch nicht das Problem, dass du deinen Ausweis zeigen musst und das quasi Sozialband machen. Genau. Und dementsprechend mehr sozial. Ganz ernsthaft, seid so mehr sozial. Wenn ihr irgendwas zu viel habt, dann verschenkt es doch halt einfach. Meine Güte. Also, ja, soll ich jetzt hier anfangen wie bei Vrind? Ich hätte noch einen Tisch. Ich hätte noch einen Tisch. Aber seid netter zueinander. Ja, das sowieso. Ich meine, ich habe in meiner Weihnachtsmail jetzt ja auch geschrieben, das vielleicht, also ich hatte ja ursprünglich mal den Gedanken, dass Weihnachten ein Fest des Hasses und dann ist einfach 364 Tage im Jahr nett zueinander. In der Zwischenzeit sind wir so weit gekommen, dass es tatsächlich jeden Tag draußen einfach nur Kacke ist unter den Menschen gelegentlich. Also die Leute sind tatsächlich noch scheißiger, als ich das damals geschrieben hatte. Ja. Und entsprechend ist jetzt eigentlich Weihnachten als das Fest der Liebe fast schon eine Hoffnung und man könnte einfach dieses Nettsein einfach mal möglichst versuchen, so lang wie möglich rauszuzögern, durchzuhalten. Ja. Und versucht es einfach mal. Ich weiß, das ist anstrengend, aber versucht's. Genau. Und weil wir so konsequent sind, wir haben ja immer alle Kategorien und Rubriken so richtig durchgeheizt. Wir gelten ja als der zuverlässigste Podcast Deutschlands, was Rubrikeneinheiten angeht. Jetzt kommt irgendwas. Du hast wahrscheinlich irgendeine Kategorie gefunden, die wir noch nie bespielt haben. Doch, wir haben ja noch eine Kategorie offen. Und zwar, ach du Scheiße. Erinnerst du dich an diese lustigen 10 Tipps zum Lustigsein? Nein. Wir haben noch 3 offen. Nein. Doch. Nein, doch haben wir. Ich erinnere mich nicht. Ach, du erinnerst dich nicht. Soll ich dir dann nochmal alle 10 präsentieren? Nein. Also, ist das jetzt der Moment, wo ich du Arsch sagen darf? Das Publikum mit scheinbaren Widersprüchen oder Unstimmigkeiten fesseln, Irreführung, dann Wiederholung oder die Magie der Zahl 3. Daran erinnere ich mich. Der Running Gag. Das war jetzt ein Widerspruch, ne? Callback, Schreiben durch Spielen, die Funny Zone, brillante Kürze. So, und jetzt kommen wir zu den 3, die wir noch nicht besprochen haben. 3! Wer hat mich denn mit diesem transalbanischen Grafen schon wieder eingesperrt? Also so kurz vorm Schluss versaut ihr mir hier echt noch alles. Also der achte Punkt ist die Neuner-Regel. Das dreimal drei. Dreimal drei! Okay, woher kommt sie? Ganz einfach. Die Neuner-Regel ist leicht zu üben. Dreimal drei ist vier, witte, witte, witte und zwei macht neun. Nee, die Neuner-Regel geht einfach davon aus, dass du 10 Versuche brauchst, um was richtig Gutes zu haben. Also mit anderen Worten, du musst 9 Dinge raushauen, die scheiße sind. Ja. Dann ist das 10. auf jeden Fall ein der Hammer. Das beherzigen wir ja immer. Ne? Wir machen 9 Scheißfolgen und dann ist eine gut. Ja, nennen wir mal 10 lustige SPD-Politiker. Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, Herbert Wehner. Franz Josef Strauß. Sozialdemokraten. Ich war Sozialdemokrat, ja. Friedrich Ebert. Friedrich Ebert. Gustav Noske, der Bluthund. Dafür kriege ich so richtig Heat. Karl Liebknecht. Karl Liebknecht. War immerhin USPD. Der war USPDler, ja. Johannes Rau. Also Johannes Rau fand ich auch immer sehr unterhaltsam. Ja. Der hat glaube ich auch nie gesprochen, ohne mindestens eine Flasche Rotwein vorher getrunken zu dann, haben. Dann Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine, das Oskarchen. Oskar, das sind 6. Gustav Stresemann. Nee, der war wirklich nicht in der SPD. Der war in der DVP, aber das vereinnahmen wir auch nochmal. sehr sozialdemokratische Partei. Im Grunde war ja alles, was nicht NSDAP war, eigentlich eine sehr sozialdemokratische Partei. Ja, genau. Karl Marx. Karl Marx. Wir brauchen noch was für eine Frau. Andrea Nahles. Nein. Nein, wir brauchen eine ernstzunehmende Frau für die Quote. Irgendwas mit Doppelname. Frau Wagenknecht, in der steckte höchstens mal die SPD. Heidemarie Wiczorek-Zeul. Allein wegen des Namens. Ja, Ute Vogt und Ute Kumpf hätten wir noch. Ute Vogt-Kumpf. Ute Vogt-Kumpf. Das sind schon 10. War da jetzt einer... Gut, wir haben einen, der wirklich... Also bei Noske... Bei Noske hatten die Leute nichts zu lachen. Oh ja. Das ist ja mal witzig. So, genau. Die Neuner-Regel. Das wäre vielleicht auch mal, ich meine, auch hier nochmal mehr sozial sein, mehr kooperieren, das wäre vielleicht mal eine Aufgabe von den lieben Freunden von der Goldenen 10, irgendwie die 10 lustigsten SPD-Politiker aller Zeiten. Die 10 beliebtesten. Die 10, meinetwegen auch die 10 beliebtesten, aber auch die 10 lustigsten. Das wäre doch mal was. Ja, also. Kannst du da mal was klar machen? Sebi und andere Leute, macht mal. Leuten, nichts ist verboten, also dahin gehen, wo es weh tut, quasi. Das, was wir jede Woche tun, da gehen wir immer hin. Genau. Und Regel 10 ist jetzt bestimmt Pfeife auf die Regeln. Nee. Das wäre ja toll. Das hätte wenigstens eine Pointe gehabt. Geh raus und lerne. Also im Grunde, tschüss. Tschüss, aber ja, nee, wir müssen jetzt hier schon noch abmoderieren. Also ich dachte, ich soll jetzt gehen. Nee, wir kommen jetzt nicht wieder mit dieser Nummer, hey, wir sind funny und sind draußen. Nee, ich dachte, du machst dann hier einfach alleine weiter. Nee, wir haben ja heute auch keine Kategorien. Wir machen jetzt einfach nur einen Kehr aus. Ja? So, 99 Folgen habt ihr jetzt hinter euch, wir auch und ja, es endet das Jahr 2018. Haben wir noch irgendwas zum Jahr 2018 zu sagen? Ich fand's scheiße. Echt? Ja. So, also nächstes Jahr ist ja der Jahresrückblick, wir machen ihn ja erst, wenn das Jahr rum ist, ja, und wirklich alles abmoderiert ist und wirklich sicher ist, dass am 31.12. sich die SPD auch auflöst. Ja, genau, und nicht irgendwie, keine Ahnung, Neuwahlen und SPD absolute Mehrheit und so und Andrea Nahles wird Kanzler. Und in Bad Wildbad Kreuz löst sich dann die SPD auf und Stefan und Erkan machen die letzte Nummer. Die lösen sich höchstens mal in einem Kräuterwildbad auf. Mit einem Kräuterwildbad? Ja. Oder Wildkräuterpfad. Wildkräuterpfad, richtig schön. Ja, es gibt sogar einen lustigen Sozialdemokraten. Ist dir doch noch einer eingefallen? Ja, Stefan von Erkel und Stefan. Der ist Sozialdemokrat. Ja, der heißt ja eigentlich Florian Dingenskirchen und ist in Bayern. Florian Pronold. Genau. Nein. Doch. Nein. Doch. Alter. Florian Pronold ist Stefan von Stefan und Erkan. Und der ist wiederum auch noch Bayer, also Sozialdemokrat in Bayern. Okay, wer ist ihn losen? Noch mehr, nee, das ist traurig. Das ist so wie Deutscher in Österreich. Gut, wir haben jetzt so viel Dialekte jetzt nachgemacht. Jetzt kannst du einmal noch zum Jahresausklang vielleicht so den mütterlichen, väterlichen Klang deines Heimatortes. Das kannst du sowas von vergessen. Ich mache hier nicht den Dialekt, Kasper. wo bist du überhaupt her? Also wir können wir eigentlich auch mal drauf raus. Wie heißt dieser Ort? Das werde ich dir nicht verraten. Das ist irgendwo im Bergischen. Das ist irgendwo im Bergischen, ja. So. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und es ist bei Bergisch Gladbach? Nein, überhaupt nicht. Es ist Oberbergisch. Es gibt also Oberberge und Unterberge. Es gibt obere Berge, genau, oben auf dem Gipfel oder unten. Ich dachte immer, Gladbach ist doch vor allen Dingen halt die Klum, ne? Ja, genau. Ja, das kenn ich. Ich dachte eigentlich immer, Bergisches Land ist immer oben und Untertage ist dann Ruhrpott. Ja, genau, und dazwischen komme ich her. Ich dachte genauso ist NRW aufgebaut. Oberbergisch und Untertage. Ja, genau. Nein, das ist das, wo das schöne Bergische an das nicht so schöne Siegerland grenzt. Aha. Ja. Und den Westerwald gibt es da auch noch. Quasi, ich komme vom Dreiländereck. Und ich komme vom schönen Eck. Gibt es eigentlich eine Fußballmannschaft aus dem Siegerland? Die Sportfreunde Siegen oder so, die haben die mal zweite Liga sogar gespielt. Gibt es noch was anderes aus dem Siegerland, was irgendwie... Franz Müntefering klingt so, als ob der daherkommt, aber das tut er gar nicht. Das Interessante ist, es gibt also keine Bundesliga-Mannschaft, die je deutscher Meister wurde, die aus dem Siegerland stammt. Nee, aber für diese Regionalliga-Szeniker hier bin ich ja sowieso Rheinländer und deshalb habe ich den ersten FC Köln, der da erster deutscher Meister war in der deutschen Bundesliga. Keine Ahnung, ich habe bis 66 nicht so richtig verfolgt. 1966 wurde 1860 Deutscher Meister. Über 100 Jahre nach Gründung endlich mal ein Erfolg. Gut, und ich meine, sagen wir mal so, der erste FC... Die SPD hat das nicht geschafft. Und der erste FC wurde ja damals, Köln wurde ja damals Meister in einer Bundesliga, in der Bayern München noch nicht mitgespielt hat. Also die einzig wahre Bundesliga. Ja, damals waren die Bayern noch nicht mal dabei. Also die waren in der zweiten Liga damals und dementsprechend. Ja. Ja. Genau. Ja, also, naja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, irgendwie dieses Jahr ist es ja noch nicht vorbei. Ich hätte noch immer Jotje Jange oder so, ne? Ist das so ein Spruch aus dem Bergischen? Ja, das ist so universell bei uns. Also die Dialekte unterscheiden sich. Ich kann hören, ob jemand Kölner ist oder nicht. Ich weiß, ihr könnt es alle nicht. Also ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, meines besseren Wissens, denn ich habe es noch nie gehört bei dir, diesen Dialekt. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass quasi im Bergischen alle so klingen wie Heidi Klum. Nein, du Fiepsige, so Fiepsige. Du kriegst gleich ein paar hinter die Löffel, da kannst du aber für. Ah, da kommt es dann doch der Lehrling. Man muss ihn einfach trinken. Du musst ihn reizen, ja. Dann, oder du musst ihm Alkohol geben, dann funktioniert das auch schon mal. Komm, wir machen. Also sagen wir das mal auf gutem Schwäbisch. Feiert mal schön, lasst es krache. Lasst es euren Bimbel kreisen, wie man in Hessen sagen würde. Ja, lass es einen Bimbel kreisen. Genau, nie wieder Albelboy, ich habe das zu lange studiert. Das Interessante, wenn ich Österreichisch rede, dann komme ich immer so ein bisschen ins Badische hinein. Mit Ayu, Akum, Gan. Das ist so Badisch und das irgendwie. Ich merke, du müsstest eigentlich zum grünen Abschluss noch irgendwas für die Norddeutschen tun. Für die Norddeutschen, die über den Spitzensteinsolben. Genau. Hier so, Hummel, Hummel, Mors, Mors, also, dann feiert mal schön, ihr Landratten, und lasst euch mal gut gehen. Ahoi. Ich warte darauf, dass du dein Hemd ausziehst und da auf dem Rücken so Knöpfe sind, die ich dann drücken kann, dass da beliebige Dialekte ablaufen. Niklo, da können wir mal hier gucken, was dabei rumkommt, wenn wir hier irgendwie Dialekte. Also im Grunde, Leute, ja, es feiert schön. Tschüss. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.